Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, den 25. Mai 1792. Der Dreißigjährige Krieg ist seit einigen Tagen wieder angefangen, und es scheint, dass sich diese Arbeit leicht fördern will, ohne mir zu viel Anspannung zu kosten. Ich bestimme höchstens 4 Stunden zum Schreiben und etwa 2 zum Nachlesen, und auch diese 6 Stunden folgen nicht unmittelbar aufeinander. Auf diesem Wege bringe ich beinahe, ohne dass ich es gewahr werde, jeden Tag einen Viertelbogen zustande und kann zu Ende Augusts mit der Arbeit fertig sein. An die ästhetischen Briefe habe ich, wie du leicht begreifen wirst, jetzt noch nicht kommen können, aber ich lese in dieser Absicht Kants Urteilskraft wieder und wünsche deswegen, dass du dich vorläufig auch recht damit vertraut machen möchtest. Wir werden einander dann umso leichter begegnen und mehr auf den nämlichen Zweck arbeiten, auch eine mehr gleichförmige Sprache führen. Baumgarten will ich auch noch vorher lesen. Du musst wissen, ob etwas mit Sulzer zu tun ist. Ich bin jetzt voll Ungeduld, etwas Poetisches vor die Hand zu nehmen. Besonders juckt mir die Feder nach dem Wallenstein. Eigentlich ist es doch nur die Kunst selbst, wo ich meine Kräfte fühle. In der Theorie muss ich mich immer mit Prinzipien plagen. Da bin ich bloß ein Dilettant. Aber um der Ausübung selbst willen philosophiere ich gern über die Theorie. Die Kritik muss mir jetzt selbst den Schaden ersetzen, den sie mir zugefügt hat, und geschadet hat sie mir in der Tat, denn die Kühnheit, die lebendige Glut, die ich hatte, ehe mir noch eine Regel bekannt war, vermisse ich schon seit mehreren Jahren. Ich sehe mich jetzt erschaffen und bilden, ich beobachte das Spiel der Begeisterung, und meine Einbildungskraft beträgt sich mit minder Freiheit, seitdem sie sich nicht mehr ohne Zeugen weiß. Bin ich aber erst so weit, dass mir Kunstmäßigkeit zur Natur wird, wie einem wohlgesitteten Menschen die Erziehung, so erhält auch die Fantasie ihre vorige Freiheit zurück und setzt sich keine andere als freiwillige Schranken. Oft widerfährt es mir, dass ich mich der Entstehungsart meiner Produkte auch der gelungensten schäme. Man sagt gewöhnlich, dass der Dichter seines Gegenstandes voll sein müsse, wenn er schreibe. Mich kann oft eine einzige und nicht immer eine wichtige Seite des Gegenstandes einladen, ihn zu bearbeiten, und erst unter der Arbeit selbst entwickelt sich Idee aus Idee. Was mich antrieb, die Künstler zu machen, ist gerade weggestrichen, als sie fertig waren. So war's beim Carlos selbst. Mit Wallenstein scheint es etwas besser zu gehen. Hier war die Hauptidee auch die Aufforderung zum Stücke. Wie ist es aber nun möglich, dass bei einem so unpoetischen Verfahren doch etwas Vortreffliches entsteht? Ich glaube, es ist nicht immer die lebhafte Vorstellung seines Stoffes, sondern oft nur ein Bedürfnis nach Stoff, ein unbestimmter Drang nach Ergießung strebender Gefühle, was Werke der Begeisterung erzeugt. Das Musikalische eines Gedichts schwebt mir weit öfter vor der Seele, wenn ich mich hinsetze, es zu machen, als der klare Begriff von Inhalt, über den ich oft kaum mit mir einig bin. Ich bin durch meine Hymne an das Licht, die mich jetzt manchen Augenblick beschäftigt, auf diese Bemerkung geführt worden. Ich habe von diesem Gedicht noch keine Idee, aber eine Ahnung, und doch will ich im Voraus versprechen, dass es gelingen wird. Dieser Tage hörte ich, dass Reinhold einen hiesigen Magister Legens aufgefordert habe, Humes Essay ins Deutsche zu übersetzen. Er sieht also auch die Zweckmäßigkeit einer solchen Arbeit ein. Vor einer Konkurrenz brauchst du dich nicht zu fürchten. Die Sache wird in Stocken geraten, sobald du dich erklärst, dass du die Übersetzung übernehmen willst. Lass diese Arbeit aber doch nicht gar zu lange liegen, denn die Idee dazu ist so natürlich und dem Zeitbedürfnisse so angemessen, dass leicht noch mehrere darauf verfallen könnten, die schneller sind als du. Unsere Zusammenkünfte in Leipzig geben mir einen recht fröhlichen Prospekt in die Zukunft. So große Intervallen wie bisher dürfen nicht mehr vorfallen, bis wir einander wiedersehen. Deine Gesundheit freut mich herzlich, aber ruhig bin ich über diesen Punkt nicht eher, als bis ich höre, dass du mit deiner Art zu leben einige Veränderungen vorgenommen hast. Zu der französischen Lektüre wünsche ich viel Glück, sobald sie dir die Dienste tut, die du davon erwartest. Lebe wohl und grüße Minna und Dorchen herzlich von mir. Dein S.